1, 2, 1, 2. How to eat, how to sleep, how to think, repeat. How to sleep, how to eat, how to think, repeat. How to eat, how to speak, how to think, repeat. How to think, how to sleep, how to eat, repeat. Ambitious ways and no sex today. Ambitious ways and no sex today. Ambitious ways and no sex today. Your ambitious ways and no sex today. Willkommen zur Weihnachtsausgabe vom Sunday Service. Eben gerade hatten wir Leron Thomas. Auf seinem Album Clickwish gibt es Musik, die von Jazz hin zu Funk über Elektropop und zu Rock-Elementen rübergeht. Also sehr eklektisch gehalten das Ganze. Und der Song von Leron Thomas hieß Asako. Der Sunday Service geht in den Endspurt sozusagen. Der Countdown läuft. Die vorletzte Sendung, die es hier geben wird, dann ist Feierabend. Nee, nächste Woche dann nochmal Sunday Service mit dem Jahresrückblick 2015, also schon mal im Kalender ankreuzen. Und heute gibt es Musik ganz viel aus Jamaika mit John Holt, mit Musik von Sir Coxon vom Soul Jazz Label. Es gibt Musik von Robert Pollard und seiner Band Guided by Voices und seinen Millionen Nebenprojekten. Ich habe für euch dabei Above Club, eine Popband aus Kanada. Und ja, wegen Weihnachten hier kommt eine große Soul-Dame aus New York, nämlich Sharon Jones, mit einem Weihnachtssong, Big Bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Flashing in your window tonight. I can hear the music loud and clear while I'm walking down the street. See the flashing lights of Christmas cheer blinking to the beat. Where that party at? Right here. Cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Flashing in your window tonight. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Flashing in your window tonight. We get so excited when we see all the pretty lights, red, yellow, purple, white, and green. Christmas delight, where's that party at? Right here, cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Flashing in your window tonight. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Baby, you got them big bulbs. Flashing in your window tonight. Ooh. Von mir aus Weihnachtssongs gerne klingen. Big Bulbs, das war Sharon Jones and the Dap Kings. Sie hat eine Platte veröffentlicht, It's a Holiday Soul Party. Darauf gibt es 11 Weihnachtssongs, die ganz unweihnachtlich klingen und auch für ja, hartgesottene Nicht-Weihnachtsfans, also Weihnachtsverweigerer sozusagen, was sein dürften. Wir machen weiter mit Weihnachtsmusik, weil Sunday Service Weihnachtsausgabe sozusagen About Songs heißt eine Compilation-Reihe des Hamburger Label Devil Duck. Und jetzt gibt es auch About Christmas Songs, da gab es schon mal vor einigen Jahren die erste Version, jetzt kommt Volume 2. Und darauf unter anderem dieser schöne Song von The Polyphonic Spree, Happy Christmas, War is Over. Das Original kommt von natürlich John Lennon und Yoko Ono. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Merry Christmas and a happy new year. orchestral aufgetragen, wie man das kennt, von The Polyphonic Spree. Das war ihr Song Happy Christmas, War is Over. Der Song von der About Christmas Songs Compilation Volume 2. Wenn ich ehrlich bin, gibt es darauf eher die zweite Liga Indie-Bands zu hören, wie zum Beispiel Talking to Sir Simon sind dabei, dann ebenfalls Two Beers North, Topaz and the Art Director, Hundreds und so weiter und so fort. Aber auch ein paar wirklich ganz nette Songs, eben gerade wie gesagt Polyphonic Spree. Da sind Okkervil River mit dabei und auch Palace Songs, die Band um Will Oldham mit einem ganz alten Song Christmas Time in the Mountains, kommt hier. Should I play ball with the dogs or walk away? Should I play ball with the dogs or walk away? Should I take your hand, walk across the sand? Time is the enemy. Time is the guide. Enemy behind enemy lines. We need an enemy. I'm saving all my rage for you. We need an enemy. I'm saving all my rage. It's Christmas time in the mountains. Everything is white tonight. Christmas time in the mountains. Großartiger Song von Palace Songs und eigentlich mal wieder ein Grund, die alten Palace Songs, Palace Brothers, Palace Music Platten aus dem Schrank zu holen. Wirklich wundervolle Musik, die damals wohl Oldham mit seinen diversen Bandprojekten gemacht hat. Das Ganze eben von der Compilation About Christmas Songs Volume 2. Und das war's auch mit Weihnachten der heutigen Sendung. So viel muss man wieder nicht einräumen, finde ich. Ich hatte ein bisschen Zeit, weil gerade so wenig Platten rauskommen, mal so ein paar alte Liegengebliebenen vielleicht nochmal durchzuhören. Ein bisschen genauer, um für die Sendung was rauszusuchen. Dabei unter anderem auch, es ist mir die Hände gefallen, das Album von The Left Outsides mit dem Titel The Shape of Things to Come erschien schon im Mai und wurde von mir sträflich ignoriert. Das wird jetzt nachgeholt hier mit dem Song To Where Your Footsteps Led. Footsteps I did follow, the snow fell around me. Such a cold, dark winter's night, but the imprint so clear. At the ancient wall I waited, and the thought crossed my mind that your footsteps in the snow was all that remained. Coast was so fair. Ah, ah, ah, ah. To Where Your Footsteps Led, hieß dieser Song von The Left Outsides. Hinter diesem Duo verbirgt sich das in London ansässige Ehepaar Mark Nicholas und Alison Cotton. Die beiden machen als The Left Outsides seit 2008 Musik und wie gesagt, ihr neuestes Album mit dem Titel The Shape of Things to Come erschien mehr oder weniger im Sommer dieses Jahr. Und darauf gibt es eigentlich, wie man das von der Band kennt, im 60er Jahre verhafteten Folk zu hören, ein bisschen Psychedelik und das Ganze fein gemacht, ein bisschen, sag ich mal, musikalisch stehen geblieben, angestaubt, aber auf jeden Fall mit einer netten Patina dabei. Hier nochmal ein Song von The Left Outsides, der heißt Unopened Letters and Unanswered Calls. Character. trail so slow. Your far off eyes seem to look right through me. Klassische Popmusik können sie auch machen. The Left Outsides hörten wir mit Unopened Letters and Unanswered Calls von ihrem Album The Shape of Things to Come. Ganz frisch in den Regalen eurer Plattenläden sollte stehen das Album von Radare. Radare sind eine Band aus Deutschland. Wo sie genau herkommen, weiß ich nicht. Aber auf ihrem Album Im Argen klingen sie sehr reduziert, instrumentell. Und dann an Bands wie Goren oder Club of Gore, Halm oder auch The Four Carnation vielleicht. Hier kommen Radare mit Das einsame Grab des Detlef Sammer. Thank you. Sunday Service und das gerade eben war der große John Holt mit dem Song Left with a Broken Heart. John Holt ist ein Sänger aus Kingston, Jamaica, der 47 geboren wurde und letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2014, verstarb an einer Krebserkrankung, ist also 67 Jahre alt geworden und hat viele, viele Platten aufgenommen, hat in den 60er Jahren, 70er Jahren den Reggae in Jamaica ganz maßgeblich mitgeprägt, ist dann irgendwann auch später Richtung Lovers Rocks ein bisschen abgedriftet, auch da gibt es einige nette Songs, aber auch dann viel Zeugs, wo ich sagen würde, naja, seine alten Sachen sind besser. Und ja, los ging es damals mit ihm bei so einem Gesangstalentwettbewerb, da war gerade mal 15 Jahre jung, hat den irgendwie gewonnen, dann gab es die ersten Plattenverträge, die ersten Aufnahmen und damals mit The Paragons seine ersten Singles, seine ersten Songs aufgenommen, hat er gerade eben, glaube ich, ist von dieser Phase Left with a Broken Heart. Und das Ganze gibt es jetzt kompiliert auf einer Vierfach-CD-Box John Holt, Memories by the Score heißt das Ganze. Und hier nochmal John Holt mit dem Titelsong von eben dieser 100-fach-CD-Compilation, 100-fach-Song-Compilation, nicht 100 CDs. 4 CDs, 100 Songs sind, so rum muss es sein. Just like the dew that cling to dawn, I'll cling to you, my love. I can't erase the memories of things we used to do. Shines after the storm. Oh, how we used to plan a life in dreamland for us both. you while you sleep. And day by day the sun will shine as you trudge along the way. Remember I always love you, girl. No matter where you are, though I'm left alone with memories by the score. Though I'm left alone with memories by the score. Memories by the score, das war John Holt. Memories by the score heißt auch diese Box, die es jetzt gibt, mit ganz viel Musik von John Holt. Darauf gibt es, wie gesagt, Sachen aus seiner Frühphase, Sachen, die er mit Bands aufgenommen hat, die er solo aufgenommen hat oder auch gesungen hat, und auch ganz viele Coverversionen, sowohl Songs, die er covert, zum Beispiel Marvin Gaye zu nennen, aber auch Songs, die man eigentlich erst kennt von Leuten wie Blondie zum Beispiel, die dann aus dem Song The Tide Is High wirklich einen Welterfolg gemacht hat, aber im Prinzip den Song damals bei John Holt geklaut hat. Und von dem kannte dann wahrscheinlich niemand so richtig außerhalb von Jamaica. Ja, und so kann es sein. Man entdeckt hier Songs drauf, wo man denkt, Mensch, ist es jetzt gecovert worden oder ist es das Original oder wie auch immer? Wer war da der Erste? Tja, und in diesem Fall war John Holt der Urheber sozusagen. Zumindest bei diesem einen Song, wo es hier um Blondie ging. Es gibt viel zu entdecken auf dieser Compilation. Und nochmal John Holt hier mit seinem Song Look What You Have Done. Just look at what you have done. Girl, the game has just begun. We two will stroll through the park and make our wishes. Just look at what you have done, yeah. Just look at what you have done. Whoa, I'll climb the highest mountain, swim the widest sea. I'll do most anything just to be with you. Look what you've done. Never, never leave me, baby. Look what you've done. Look what you've done. Look what you've done. Look what you have done to me. Oh, baby, baby. Look what you've done. Look what you've done to a man like me. Look What You've Done, das war John Holt, und ja, er hat wie gesagt mit vielen unterschiedlichen Bands angefangen zu musizieren, indem sich meistens nach relativ wenigen Songs und Aufnahmen wieder aufgelöst, meistens weil der eine oder der andere Mitstreiter dann auswanderte in die USA. John Holt blieb in Kingston, Jamaica, da seine Karriere gemacht, war in den 60er, 70er Jahren wahrscheinlich der erfolgreichste Reggae-Star Jamaikas. Und ja, ich habe jetzt nochmal aufgelegt den Song, den ich eben schon ansprach, The Tide Is High, kennt man eigentlich von Blondie, und hier, wie gesagt, das Original von John Holt. The tide is high, but I'm number one. Every man wants you to be his girl, but I'll wait, my dear, till it's my turn. I'm not the kind of man who give up just like that. No, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. No. Kind of man who give up just like that. No, the tide is high. High, habt ihr den Song erkannt? War mal so ein 80er-Jahre-Hit von Blondie. Hier, wie gesagt, die Originalversion von John Holt von der Compilation Memories by The Score. 100 Songs von John Holt aus seiner Feder oder die er geschrieben, die für ihn geschrieben wurden, die er gecovert hat, die er mit anderen Leuten zusammen komponiert hat. Und das Ganze mit Booklet dabei, sehr informativ. Aber was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist eine Angabe, von wem zum Beispiel die Songs genau oder von dem interpretiert worden sind. Das geht so gar nicht daraus hervor. Da steht zwar, wer sie geschrieben hat, wenn man das nicht auskennt, die Leute nicht kennt, dann ist es auch relativ sinnlos, sich das durchzulesen. Trotzdem teilweise sehr gute Musik, teilweise auch wirklich ein paar Sachen dabei, wo ich mich frage, wie konnte er dann irgendwann so abdriften Richtung Lovers Rock. Aber egal, der Hauptteil dieser Compilation auf jeden Fall mit Daumen nach oben und auch einer seiner besten Songs mit da drauf, eigentlich in einer ungewohnten Version, die ich vorher noch nicht kannte, Fancy Makeup, hier nochmal John Holt. Don't watch those pretty dresses that they wear, those fancy makeup all over their face, those groovy diamonds that cover their neck, those fancy handbags to match their dress. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry, they will rob you, they will rob you. Don't let them tell you any misty lies, it's just one of their old alibis. They will take you out for a ride, then give you that same old fancy slide. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry, they will rob you, they will rob you. They will rob you, they will cheat on you. Don't watch those pretty dresses they wear, those fancy makeup all over their face, those groovy diamonds that cover their necks, those fancy handbags to match their dress. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry, they will Make-up. Das war John Holt von der Compilation Memories by The Score. Ich weiß nicht, ob die komplett ist, ob da alle Songs drauf sind, die John Holt jemals aufgenommen hat. Ich glaube fast nicht, weil 100 Stück sind eine ganze Menge, aber wenn man 20 oder noch mehr Jahre Musik macht, dann auch wiederum nicht so viel. Und ich frage mich auch, was für Aufnahmen das hier teilweise drauf sind und ob die Leute, die das veröffentlicht haben, wirklich auch Zugriff zu allen Aufnahmen hatten, die John Holt jemals gemacht hat, oder ob die in irgendwelchen Archiven sind und irgendwelche Lizenzgeber drauf sitzen oder die nicht hergegeben haben vielleicht. Mir fehlen zum Beispiel total die Aufnahmen, die er für Studio One gemacht hat. Die sind hier nicht drauf zu hören. Er war ein paar Mal bei Clemens Dodd, bei Sir Coxon im Studio und hat für Studio One ein paar Songs aufgenommen, eben Fancy Make-up auch. Gibt es eine andere Version ohne solche komischen Keyboards dabei, ein bisschen mehr Reggae-lastiger und auch ein bisschen besser als die eben gerade gehörte Nummer. Also irgendwie scheint es da noch ein bisschen Lücken zu geben. Wo wir gerade bei Studio One sind, dem Label von Clemens Dodd alias Sir Coxon, der hat Musik gemacht, bevor er Studio One gegründet hat als Produzent, und da gibt es jetzt eine Compilation, Coxon's Music heißt die. Darauf gibt es wirklich total abgefahrene Sachen von Proto-Ska über Rhythm and Blues bis hin zur Gospel-Musik. Auch dafür ein paar Ausschnitte für euch, hier zum Beispiel Don Drummond mit Hold On Sweet Don. Thank you. Sweet Don, das war Don Drummond, damals Gründungsmitglied der Scatterlights, mit einer Solo-Nummer, damals noch produziert von Clement Dodd. Den hatten sie in der Schule schon immer Coxon, Sir Coxon, sein Spitzname. Und wie gesagt, das Ganze von Coxon's Music, einer Compilation, gibt es auf 3 CDs oder 2 Doppelvinyle, je nachdem, was ihr gerne haben möchtet, mit Musik, die Clement Dodd produziert, bevor er Studio One gründete. Darauf gibt es wirklich teilweise ziemlich abgedrehte Sachen, muss ich zugeben. Nicht unbedingt alles sehr Reggae-lastig, sondern auch, was im Prinzip Musik aus Jamaica vor der Reggae-Zeit betrifft. Hier kommt zum Beispiel Owen and Millie mit Do You Know? Do You Know? Ihr Song klang damals ja nicht nach Jamaica, sondern eher amerikanisch beeinflusst, die Musik damals von der oder auf der Insel. Coxon's Music, Clement Dodd hat das Ganze hier produziert, das muss so gewesen sein zwischen 60 und 62, bevor er Studio One gründete, da war er gerade mal so 30 Jahre alt. Er ist dann 2004 gestorben, im Alter von 72 Jahren, hat aber natürlich Musik wie Ska, Rocksteady und auch Reggae ganz, ganz groß gemacht und quasi fast miterfunden. Hat damals die ersten Bob Marley und The Wailers Platten veröffentlicht und ein ganz, ganz großer seiner Zunft, auch bevor er Studio One gegründet hat. Noch einmal hier The Blues Busters mit There's Always Sunshine. Yes, beyond every dark night.